Erster, das sind die Regeln von Jahwe, eurem Gott. Ich soll sie euch lehren. Ihr sollt sie in dem Land befolgen. Ihr geht dorthin, um es zu bekommen. Zweiter, du und deine Kinder sollen Jahwe ehren. Ihr sollt seine Regeln befolgen. Dann werdet ihr lange leben. Dritter, Israel, höre diese Regeln. Befolge sie gut. Dann geht es dir gut. Ihr werdet viele Menschen sein. Jahwe, der Gott deiner Väter, hat es versprochen. Er gibt euch ein Land mit viel Milch und Honig. Vierter, höre, Israel. Jahwe, unser Gott, ist der einzige Gott. Fünfter, du sollst Jahwe, deinen Gott, lieben. Liebe ihn mit deinem ganzen Herzen. Liebe ihn mit deiner ganzen Seele. Liebe ihn mit all deiner Kraft. Sechster, diese Worte, die ich dir heute sage, sollen wichtig für dich sein. Siebter, du sollst sie deinen Kindern erzählen. Sprich darüber zu Hause. Sprich darüber unterwegs. Sprich darüber, wenn du schlafen gehst. Sprich darüber, wenn du aufstehst. Achter, du sollst sie an deine Hand binden. Sie sollen ein Zeichen sein. Du sollst sie zwischen deinen Augen tragen. Sie sollen dich erinnern. Neunter, du sollst sie an die Türpfosten schreiben. Du sollst sie an deine Tore schreiben. Zehnter, Jahwe, dein Gott, bringt dich in ein Land. Er hat es deinen Vätern versprochen. Abraham, Isaac und Jakob. Das Land hat große, schöne Städte. Du hast sie nicht gebaut. Elfter, die Häuser sind voll mit guten Dingen. Du hast sie nicht gefüllt. Es gibt Brunnen. Du hast sie nicht gemacht. Es gibt Weinberge und Olivenbäume. Du hast sie nicht gepflanzt. Du wirst dort genug zu essen haben. Zwölfter, pass auf, dass du Jahwe nicht vergisst. Er hat dich aus Ägypten geführt. Dort warst du ein Sklave. Dreizehnter, du sollst Jahwe, deinen Gott, fürchten. Du sollst ihm dienen. Du sollst bei seinem Namen versprechen. Vierzehnter, ihr sollt keinen anderen Göttern folgen. Folgt nicht den Göttern der anderen Völker. Sie wohnen um euch herum. Fünfzehnter, Jahwe, dein Gott, ist bei dir. Er will nur dich. Jahwe kann sehr wütend werden. Dann kann er dich vernichten. Sechzehnter, ihr sollt Jahwe, euren Gott, nicht prüfen. Macht es nicht wie in Massa. Siebzehnter, ihr sollt die Regeln von Jahwe halten. Er ist euer Gott. Er hat sie euch gegeben. Achtzehnter, TU, was Jahwe gut findet. Dann geht es dir gut. Du kommst in das schöne Land. Jahwe hat es deinen Vätern versprochen. Du wirst es bekommen. Neunzehnter, Jahwe wird alle deine Feinde wegschicken. Er hat es versprochen. Zwanzigster, später wird dein Sohn dich fragen, was bedeuten diese Regeln? Jahwe, unser Gott, hat sie uns gesagt. 21. Du sollst deinem Sohn antworten, wir waren Sklaven in Ägypten. Pharao war unser Herr. Aber Jahwe hat uns befreit. Er hat uns mit großer Macht aus Ägypten geführt. 22. Jahwe zeigte uns große Wunder. Er zeigte uns schlimme Wunder. Er tat dies in Ägypten. Er tat es am Pharao. Er tat es an seiner Familie. 23. Er führte uns von dort weg. Er brachte uns in dieses Land. Er gab uns das Land. Er hatte es unseren Vätern versprochen. 24. Jahwe befahl uns, diese Regeln zu befolgen. Wir sollen Jahwe, unseren Gott, ehren. Dann sind wir immer glücklich. Er lässt uns am Leben. 25. Wir handeln richtig vor Jahwe, unserem Gott. Wir achten darauf, alle Regeln zu befolgen. Er hat sie uns gesagt.